Es begab sich aber in den Tagen des Ahasveros, das ist der Ahasveros, der von Indien bis nach Äthiopien über 127 Provinzen herrschte, in jenen Tagen, als der König Ahasveros auf seinem königlichen Throne saß in der Burg Susa, im dritten Jahre seiner Regierung. Da veranstaltete er ein Gastmahl für alle seine Fürsten und seine Knechte, so dass die Heeresobersten von Persien und Medien, die Edlen und die Obersten der Provinzen vor ihm waren, wobei er den Reichtum seiner königlichen Herrlichkeit und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage, sehen ließ. Und als diese Tage zu Ende gegangen waren, da veranstaltete der König für alles Volk, das in der Burg Susa zugegen war, vom größten bis zum kleinsten, ein Gastmahl 7 Tage lang, in dem Gehege des Gartens am königlichen Palaste. Dort gab es weißes Baumwollenzeug und purpurblaues Tuch, eingefasst mit Schnüren von Byssus und Purpur, an silbernen Ringen und marmornen Säulen, Polster von Gold und Silber auf einem Steinpflaster von Alabaster und weißem Marmor und Perlmutterstein und gefleckten Marmor. Das Getränke aber reichte man in goldenen Gefäßen, wobei die einen Gefäße von den anderen verschieden waren, und königlicher Wein war in Menge vorhanden, wie es königlicher Freigebigkeit entspricht. Und das Trinken richtete sich nach der Verordnung, dass niemand nötigen solle, denn diese Weisung hatte der König an alle Vorsteher in seinem Palast ergehen lassen, dass es jedermann nach seinem Gutdünken halten dürfe. Auch die Königin Vasti veranstaltete ein Gastmahl für die Frauen im königlichen Palaste des Königs Ahasveros. Am 7. Tag aber, als das Herz des Königs vom Weine fröhlich war, befahl er dem Mehuman, Bista, Harbona, Bita und Abagta, Seta und Chakas, den 7 Kämmerern, die den Dienst vor dem König Ahasveros hatten, dass sie die Königin Vasti mit dem königlichen Diadem vor den König bringen sollten, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war sehr schön von Ansehen. Doch die Königin Vasti weigerte sich, auf den durch die Kämmerer übermittelten Befehl des Königs hin zu erscheinen. Da ward der König sehr zornig, indem sein Ingrim in ihm aufloderte. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstehen, denn so wird jedes Wort des Königs allen Gesetz- und Rechtskundigen vorgelegt, und die ihm am nächsten stehenden waren Schasena, Seta, Admata, Tarsis, Meres, Masena und Memushan, die 7 Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sahen, die den Vorsitz im Königreiche hatten, was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu tun, dafür, dass sie den durch die Kämmerer übermittelten Befehl des Königs Ahasveros nicht befolgt hat? Da sprach Memushan angesichts des Königs und der Fürsten, nicht gegen den König allein hat die Königin Vasti gefrevelt, sondern gegen alle Fürsten und gegen alle Völker, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros wohnen. Denn das Verhalten der Königin wird allen Weibern kund werden, derart, dass ihre Männer ihnen verächtlich vorkommen werden, wenn es heißt, der König Ahasveros befahl, die Königin Vasti vor ihn zu bringen, aber sie erschien nicht. Und gleich heute werden es die Fürstinnen der Perser und Meder, die von dem Verhalten der Königin gehört haben, allen Fürsten des Königs erzählen und es Verachtung und Verdruss gerade genug geben. Wenn es dem Könige recht ist, so möge ein königlicher Erlass von ihm ausgehen und unter den Gesetzen der Perser und Meder aufgezeichnet werden, so dass er nicht aufgehoben werden kann, dass Vasti nicht mehr vor dem König Ahasveros erscheinen dürfe, und ihr Königtum gebe der König einer anderen, die besser ist als sie. Wird dann die Verordnung des Königs, die er in seinem ganzen Königreiche, das ja groß ist, erlässt, vernommen, so werden alle Frauen ihren Männern die Ehre geben, vom größten bis zum kleinsten. Dieser Vorschlag gefiel dem Könige und den Fürsten, und der König Set nach dem Vorschlage Memushans. Und er sandte Schreiben in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz, je nach ihrer Schrift und zu jedem Volke je nach seiner Sprache, jedermann solle Herr in seinem Hause sein und reden alles, was ihm passend erscheine.